Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 127 mit Gary Paxton, Ronnie Hawkins, Clarence White, Doc Watson, Howard Shore, Laid Up Samot, Al Garfa, John Schofield, Carmen McRae, Jim Dickinson, The Wallabies, The Jesters, Eddie Cochran, Wayne Bennett, The Spotniks, Die Sputniks, Don Gibson und Fred McDowell. Well, Kokomo me beat, Kokomo me right, Kokomo your dead I'll be back tomorrow night crying high. Wanna go down that living light city, sweet old Kokomo. Well, that Kokomo me beep, Kokomo me right, Kokomo your dead I be back tomorrow night crying high. That living nice city, sweet old Kokomo. Hey, play it on out there. Keep on playing. Get somebody killed crying high. Baby, don't you wanna go down that living light city, sweet old Kokomo. One and one and two, three more make six. Keep messing around, baby, while get somebody trick crying high. Baby, don't you wanna go down that Lebanon city, sweet old cold. Kokomo, Me Baby oder Kokomo Blues eröffnete diese Ausgabe von Framatz musikalisches Fundbüro. Diese Version, die wir eben hörten, stammte aus den 60er Jahren von Fred McDowell. Die Komposition ist jedoch weitaus älter. 1928 nahm Gitarrist und Sänger Scrapper Blackwell das Original auf. Kokomo Arnold, Slide-Gitarrist und Sänger, machte es dann 1934 zu einem Hit des Genres Blues und wiederum 1 bis 2 Jahre später machte Robert Johnson einfach einen neuen Text zu der Melodie von Kokomo Blues und dann wurde daraus Sweet Home Chicago, das danach weitaus bekannter wurde als das Original und auch Robert Johnson wurde trotz oder vielleicht sogar wegen seines frühen mysteriösen Todes, gewaltsamen Todes zur Legende, während Scrapper Blackwell kurz vor einem Comeback stehend den Bluesboom nicht mehr erlebte, da er 1962 bei einer Schießerei 59-jährig ums Leben kam. Im Gegensatz zu Robert Johnson war Scrapper Blackwell mit seinem Partner, Pianist und Sänger Leroy Carr, übrigens extrem kommerziell erfolgreich. Die Leute halten immer Robert Johnson für einen Star seiner Zeit. Das war er kommerziell und nach Plattenverkäufen eben nicht. Es folgen wiederum zwei Coverversionen. Die erste Mother-in-Law, im Original ein früher Soul-Hit des New Orleanser Sängers Ernie Cado, in einer Version von Sänger und Plattenproduzent von L.A. Oop, und Monster Mash, zwei Novelty-Songs von 1960 und 62, Gary Paxton. Aufnahmejahr irgendwann zwischen 1966 und 68. An der Gitarre übrigens Clarence White, der unter anderem mal Gitarrist der Byrds war. Danach versuchte sich Ronnie Hawkins an Don Gibsons Don't Tell Me Your Troubles. Wer sich immer mal gefragt hat, was denn Ronnie Hawkins, der Ende der 50er Jahre mit zwei Coverversionen in den Hitparaden der USA war, 40 Days und Mary Lou, nach seinen Aufnahmen mit der späteren The Band und deren Last Waltz von 1977 machte, kann das auf der 1971er Coverversion nun gleich hören. Well, the worst person I know. You ought to see how she worries me so. She'd just leave us alone, we could have a happy home. She must have been sent from below, my mother-in-law. Mother-in-law. My mother-in-law. Mother-in-law. Now sin ought to be her name. Mother-in-law. Cause to me they're just about the same. Every time I open my mouth, she horns in and tries to throw me out. How could she stoop so low? My mother-in-law. Mother-in-law. Mother-in-law. Mother-in-law. All right, Clarence. Yeah, yeah. Well, I come home with my. Asking me how much I made. She thinks her advice is the Constitution, but if she'd leave, that would be the solution. And never come back no more, my mother-in-law. Mother-in-law. My mother-in-law. Mother-in-law. There ought to be a law against a doggone mother-in-law. Do this, do that. Now, Gary, where's the money? Work harder, do the dishes. Step lively, I'd have fattener live than never that woman. I'm leaving. Don't tell me your troubles, I got troubles of my own. Don't tell me your troubles, just leave me alone, leave me alone. Go on home, tell it to a friend, I got troubles of my own. You say your sweet love left you, what you think about me? Got the same old heartache, same old misery. Leave me alone, go on home, tell it to a friend, I got troubles of my own. It happens to the best of us, that's what they always say. Take it, baby, like a man, don't throw it away. You tell me that she's no good, she's the meanest she can be. It's written all over your lonesome face, any heartbreak fool can see. Leave me alone, go on home, tell it to a friend, I got troubles of my own, troubles of my own. To the

vom Gitarristen und Sänger Doc Watson. Kompletter Stil- und Genrewechsel, Filmmusik. Zuerst aus Hollywood von Howard Shore, das Anfangs- und Titelthema zum Film Ed Wood mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Der Film wurde 1994 gedreht. Danach Thomas Pradl alias Ledaps Amod aus Deutschland. Er macht Filmmusik. Den dazugehörigen Film muss man sich allerdings als Hörer selbst vorstellen. Kopfkino statt Starkino sozusagen, umweltfreundlich und nachhaltig. Dia de Muertos von 2023. Thank you. Alexander Al Galfer, Jahrgang 1941, startete seine Karriere als Studio-Session-Gitarrist. Das geschah zwischen den mittleren und späten 60er Jahren. Erst danach wurde er so richtig zum Jazzer. Oft war der Weg ja genau umgekehrt. Von 1976 präsentierte ich im Anschluss an die beiden Soundtracks Barcelona. Da wir gerade beim Thema Jazz und Gitarre sind, nutze ich die Gelegenheit, John Scofield mit Mr. Fool auf Al Galfer nun gleich folgen zu lassen. Thank you. Die Sängerin Carmen McRae startete ihre Profikarriere als Pianistin und nicht etwa als Sängerin in der Big Band von Benny Carter. Das war 1944, 1946 Plattendebüt mit der Mercer Ellington Band. Ebenfalls am Piano. Seit den frühen 50er Jahren kannte man sie dann vor allem als Sängerin. 1970 nahm sie die Cynthia Weil Barry Mann Komposition Just a Little Lovin' mit den Dixie Flyers auf. An den Tasten unter anderem neben Mike Adley an der Orgel dabei James Luther Dickinson, der in den drei darauffolgenden Platten von 1966 bis 2002 involviert war. Später mehr darüber. Just a little loving early in the morning beats a cup of coffee for starting off the day. Just a little loving when the world is yawning makes you wake up feeling good things are coming your way. This old world wouldn't be half as bad, it wouldn't be half as sad if each and everybody in it had just a little loving early in the morning, a little extra something to kind of see them through. Nothing turns the day on, really gets it dawning, like a little bit of loving from some loving of someone like you. Tonight I'm giving up you. Baby, I ain't joking, won't be easy to do. But if I had to make the choice between the two, you know I'd go back to cigarettes before I'd go back to you. When I first got on tobacco, I thought it tasted good. But when I first got on you, you did just what I thought you would. Might have been what I wanted then, but now it just won't do. Last night I gave up smoking, tonight I'm giving up you. Just about all I can stand of those worthless cigarettes. And I spent more on the two of you than I do on myself. And lately, you don't please me the way you used to do. Last night I gave up smoking, and tonight I'm giving up you. Tonight I'm giving up you. They say things were bad before. Troubles now just number more. Looking for a road to take in a world they did not make. Up and down they go. Some pretend and seem to try. Others sit and wait to die. Caught between truth and doubt. There's no way in and no way out. Up and down, children. Not knowing where to go. Not knowing what to do. Not knowing what to say. Happens to them every day. Dickinson wurde als James Luther Dickinson 1941 in Little Rock, Arkansas geboren, nahm als Sessionmusiker in den 60er Jahren mit Saxophonisten und Produzenten Bill Justice auf, außerdem auch für Ship's Moments American Studios. Last Night I Gave Up Smoking war ein Spätwerk von 2002, 7 Jahre vor Jim Dickinsons Tod, eingespielt. In den 60er Jahren produzierte er The Wallabies, eine heute vergessene US-Band, die auf Up-and-Down-Schildern versuchte, wie eine britische Mod-Band zu klingen, während The Jesters bei Cadillac Man von 1966 sogar Dickinson als Sänger und Pianisten vorweisen konnten. Cadillac Man erschien übrigens auf den legendären Sun-Label, auf den einst Johnny Cash, Elvis, Carl Perkins und andere ihre frühen Platten veröffentlichten. auf die kleine Werkschau von Sänger, Pianist, Gitarrist und Produzent Jim Dickinson, folgt mit Eddie Cochran, jemand, der zwar nur schlappe 3 Jahre älter als dieser war, aber trotz allem eher der Generation von Johnny Cash, Elvis und Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, zugerechnet wird. Das ist natürlich Cochrans frühen Tod durch einen Autounfall 1960 geschuldet. Das Instrumental Geibo, benannt nach dem Bassisten Conny Geibo Smith, der im Grunde auf so gut wie allen wichtigen Cochran-Aufnahmen zu hören war, zeigte, dass Eddie Cochran sowohl am Arrangieren, Studiotechnik wie auch dem Produzieren verstärkt Interesse zeigte. So setzte er, wie auf Geibo schon zu hören, schon früh auf Overdubbing, dem Nacheinanderaufnehmen mehrerer Tonspuren sowie den damit verbundenen Spiel von unterschiedlichen Bandgeschwindigkeiten. Nach Eddie Cochran hören wir Gitarrist Wayne Bennett auf einer seiner wenigen Soloplatten mit Rockin' von ca. 1967-68. Bennett war wirklich ausschließlich Gitarrist. Von den späten 50er Jahren bis Mitte der 60er Jahre spielte er für Bobby Blue Bland. Später war er Mitglied der Apollo House Band in New York City. 1990 war er auf Willie DeVille's Victory Mixture zu hören. Thank you. Kramers musikalisches Fundbüro greife ich immer mal wieder das Thema Namenähnlichkeiten von Musikern und Bands auf, einfach weil es da bei den Hörern und auch bei mir immer wieder zu Missverständnissen gekommen ist. Dieses Mal möchte ich zur Aufklärung betreffend der Instrumental-Rockbands The Spotniks und die Sputniks etwas beitragen. Die Sputniks mit Ohmnamen waren die ältere und länger existierende Band und kam aus Schweden, während die Sputniks mit U im Namen in der DDR ansässig waren. Musikalisch dürften sich beide Bands von den britischen Shadows und den US-amerikanischen Ventures inspiriert haben. 1962 nahm die schwedische Band eine sowjetische Komposition auf, Boljuschka Polai, benannten sie aber einfach frecherweise in Rocketman um. Danach die deutschen Sputniks mit Etage 8 aus dem Jahr 1965. Thank you.